Am nächsten Tag wollten Malia und Malik, wie besprochen, Nivi zu Hause abholen. Als sie aber an der Tür der kleinen Wohnung am Stadtrand klopften, rührte sich nichts. Selbst als die Dämmerung hereinbrach, blieb alles still im Haus. Langsam wurden die beiden unruhig. Keine Nivi weit und breit. Nicht einmal die Eltern scheinen da zu sein. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise müssen doch Nivis Eltern nicht so lange arbeiten. Sie sollten also schon längst hier sein. Malik, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass du Nivis Eltern mit deinem letzten Witz so verärgert hast, dass sie uns jetzt einfach ignorieren. Nein, das glaube ich nicht. Außerdem hat bis jetzt jedem mein Witz über den 25 Kilogramm schweren Vogel gefallen. Der Witz ist ja auch gut, aber hättest du der Mutter gleich so laut ins Ohr brüllen müssen? Das war eben notwendig, damit sie den Witz auch verstehen. Naja, vielleicht war es wirklich etwas zu laut. Aber was ist, wenn sie schon ohne uns auf das Fest gegangen sind? Sonst gehen ihre Eltern doch auch nicht auf solche, wie sie sagen, spießigen Volksfeiern. Aber sich hier weiter die Beine in den Bauch zu stehlen, ist wahrscheinlich auch nicht so schlau. Lass uns einfach ohne sie zu dem Fest gehen. Sicher werden wir sie dort finden. Sieh dir mal die Wolken da hinten an. Ich glaube, wir sollten uns lieber beeilen, bevor wir noch zum Palast schwimmen müssen. Okay, gehen wir. Und so gingen Malia und Malik etwas betrübt, aber trotzdem schnellen Schrittes zum Palast, um sich noch rechtzeitig vor dem drohenden Gewitter unterstellen zu können. Als sie das Stadtzentrum erreichten, hörten sie von fern Geräusche, die so gar nicht nach Kapelle klangen. Da schrien Leute. Jetzt konnten sie es auch schon von Weitem sehen. Eine große Menge Pinguine rannte völlig durcheinander, doch anstatt sich zu zerstreuen, stießen sie sich gegenseitig nur immer wieder an, stürzten, standen wieder auf, um dann wieder völlig unkontrolliert wegzurennen. Als die beiden Freunde von Weitem Nivi erkannten, rannten sie ihr entgegen, um sie vor der wilden Masse zu retten. Nivi, Nivi, fass meine Hand an! Malik, du rennst hinter ihr! Hier, schnell in die Gasse rein, da sind wir sicher! Was ist geschehen, Nivi? Und wo sind deine Eltern? Mutti und Vater waren hinter mir. Sie konnten sich nicht so schnell retten. Ich will nach Hause. Was ist denn passiert? Der König ist weg. Malik, sie sagen, dass er entführt wurde und wir jetzt angegriffen werden. Ach, ich habe solche Angst. Malik, reden können wir später. Ich halte es für das Beste, wenn wir alle erstmal zu ihr nach Hause gehen. Ihre Eltern werden dort sicher auch bald sein. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Nivi, Malia, hier entlang. Ich kenne eine kleine Abkürzung. Die ist zwar nicht ganz so schön wie der Weg hier, aber da sind wir zumindest vor den ganzen Leuten geschützt. Und was für eine Abkürzung. Im nächsten Augenblick, dafür aber völlig verdreckt, gelangten sie in Nivis Wohnung. Zum Glück hatten es ihre Eltern vor ihnen geschafft, sodass sie nicht noch draußen im Regen warten mussten. In der Wohnung angekommen und nach einer ausgiebigen Umarmung durch Nivis Eltern versuchten alle betont ruhig zu bleiben. Mit zittriger Hand, aber ohne ein Wort zu sagen, versuchte Herr Nadelöhr, Nivis Nachname ist tatsächlich Nadelöhr, Tee zu kochen. Frau Nadelöhr sah kreidebleich aus dem Fenster. Nivi, Malia und Malik saßen unterdessen am Küchentisch und sahen sich stumm an. Malik, ich frage mich wirklich, woher du diesen Weg kennst. Normalerweise klettert man doch nicht über Mülltonnen und Vordächer. Das ist doch jetzt wirklich nicht wichtig, oder? Viel wichtiger ist zu überlegen, was wir jetzt am besten machen sollten. Herr und Frau Nadelöhr, das ist jetzt sicher etwas schwierig, aber ich meine, wir beide konnten nicht sehen, was genau passiert ist. Halten es aber für wichtig, wenigstens kurz darüber zu reden. Naja, um beratschlagen zu können, wie wir jetzt am besten weitermachen sollten. Ach, Malik, viel gibt es dazu gar nicht zu sagen. Einer dieser Kleriker rannte nach dem Anfangskonzert auf die Bühne, als eigentlich der König seine Rede halten sollte. Und schrie etwas von wegen, der König sei weg. Daraufhin haben es die meisten mit der Angst zu tun bekommen und sind so schnell es ging weggerannt. Ah, ich traue diesen Klerikern gar nicht. Wir sind hier, um zu klären, sagen sie immer. Und dann sowas. Anstatt ruhig zu sagen, was sie denn nun tun sollen, stiften sie nur eine riesige Unordnung. Und keiner weiß, ob sich nicht vielleicht einfach nur der König auf dem Weg zur Toilette verirrt hat. Das könnte ich mir sogar gut bei diesem alten, verrückten Tatterkreis vorstellen. Hey, redet nicht so über ihn. Immerhin ist er unser König. Ja, du hast vermutlich recht. Aber was sollen wir denn jetzt machen, wo wir doch eigentlich nichts weiter wissen? Ich denke, das Vernünftigste wird sein, hier drinnen zu... Still! Ich glaube, ich höre da was. Alle Bürger von Part 17 aufgerufen, sich unverzüglich am Palastvorplatz einzufinden. Damit ein ruhiger und kontrollierter Ablauf der Maßnahme gewährleistet werden kann, stehen Kleriker an allen wichtigen Punkten der Stadt bereit. Achtung, Achtung, alle Bürger von Part 17 aufgerufen, sich unverzüglich... Ihr habt den Typen gehört. Dann lass uns mal aufbrechen und sehen, was hier so vor sich geht. In der Stadt wimmelte es nur so von Klerikern, die mit finsterer Miene wichtig in Richtung Stadtzentrum zeigten. Verängstigt, aber dennoch gespannt, gingen Familie Nadelöhr und die beiden Freunde in die Richtung, die ihnen immer wieder gewiesen wurde. Es schien so, als ob die ganze Stadt am Palast versammelt war und sich eng an eng zusammenstellte, um auch nur einen flüchtigen Blick auf den Vorplatz werfen zu können. Damit auch Nivi etwas sehen konnte, wurde sie gleich von Herrn Nadelöhr auf die Schultern gesetzt. Es war eine seltsame Stimmung hier. Überall tuschelten benachbarte Pinguine über die neuesten Gerüchte zur Entführung des Königs. Oft aber so laut, dass sie gleich danach von anderen Pinguinen in der Nähe vorwurfsvoll ermahnt wurden. Als ein kleiner Pinguin in einer leuchtend grünen Robe mit einem ebenso grünen Spitzhut auf die Bühne schritt, trat augenblicklich Ruhe ein, die nur noch durch das Ächzen einzelner kleiner Pinguine unterbrochen wurden, die verzweifelt ihren Kopf nach oben streckten. Sicher haben schon viele von euch von der schrecklichen Nachricht erfahren, dass unser verehrter König während der Eröffnung der Festtage verschwunden ist. Ich habe euch alle, die ihr Bürger unserer schönen Stadt seid, hier einberufen, um euch zu verkünden, dass sich nun das Rätsel um das Verschwinden des Königs gelüftet hat. Bei einer gründlichen Durchsuchung des königlichen Gemachs wurde ein Brief gefunden, der mit einem Säbel am königlichen Ruhlager befestigt wurde. Ohne weitere Worte will ich ihn sogleich vorlesen. Wir Piraten-Eichhörner, wir entführt haben euren König. Lange wir haben gewartet, euch zu nehmen das Goldigste, was ihr habt. Ihr wollt König wieder haben? Dann müsst ihr gehen zu Pappnasen im Wald, weit nördlich von dir. Bedingungen für Freilassung dann dort gesagt. Ihr wollt uns angreifen, das geht nicht. Denn wir seien zu schnell und schlau für euch. 8 Tage habt ihr noch Zeit zu kommen, bis Pinguin König für immer weg. Die Pirateneichhörner. Wenn diesem Brief Glauben zu schenken ist, scheint es also so, als ob unser geliebter König von den schrecklichen Pirateneichhörnchen gefangen genommen wurde. In meiner Funktion als Oberkleriker will ich nun eine Bürgerversammlung einberufen, um mit euch zu beratschlagen, wie wir auf die Entführung unseres ehrenhaften Königs reagieren sollten. Die Versammlung ist hiermit eröffnet. Wir müssen ihn befreien, das ist doch klar. Das ist viel zu gefährlich. Wir sollten lieber auf Ihre Forderungen eingehen. Mit diesen Pirateneichhörnchen ist nicht zu spaßen. Nein, da geben wir Ihnen nur das, was Sie wollen. Wir müssen sofort anfangen, Sie zu jagen und unseren König freizukämpfen. Genau, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen... Hat überhaupt schon mal jemand diese komischen Pirateneichhörnchen gesehen? Ich meine, wie könnte es sicher sein, dass es sie überhaupt gibt? Wie kannst du nur so etwas sagen? Jedes Kind weiß doch von ihm. Kennst du nicht die Geschichten? Ruhe! Dürfte ich bitte um Ruhe bitten? Also, wie ich vernehmen konnte, gibt es hier nur eine vorherrschende Meinung in der Bevölkerung. Und es wird euch freuen zu hören, dass wir diesen Fall bereits berücksichtigt haben. Um den König zu befreien, wird morgen Vormittag ein Schiff gen Norden fahren und nach einer 3-tägigen Fahrt auf diese sogenannten Pappnasen treffen. Ihre mutige Besatzung wird die Forderungen dieser Leute anhören und eine List erkoren, den König zu befreien. Ich frage euch, wer erachtet sich als mutig und tapfer genug, bei dieser Expedition teilzunehmen? Ich mache mit. Ich auch. Ich mache auch mit. Ausgezeichnet. Dann wollen wir noch schnell über den einzigen Vorschlag, der bis jetzt genannt wurde, abstimmen. Wer für die Expedition zu den Pappnasen ist, hebe jetzt seine Hand. Sehr schön. Wie ich sehe, gibt es keine Gegenstimmen. Damit ist unser Handeln entschieden. Applaus für unsere tapferen Bürger, die morgen aufbrechen werden, um unseren König zu befreien. Wie aus dem königlichen Dekret Nummer 852c herausgeht, übernimmt der Klerus während einer unvorhergesehenen Abwesenheit des Königs die volle Entscheidungsgewalt. Ich möchte euch darüber in Kenntnis setzen, dass wir alles Mögliche und Nötige tun werden, um unseren König während dieser Zeit zu vertreten und Parzib im Falle eines weiteren Angriffs bestmöglich zu verteidigen. Ich bitte euch nun, ruhig und gesittet in eure Häuser zurückzukehren. Die Versammlung ist hiermit beendet. Gesagt, getan. Am nächsten Morgen machte sich der Expeditionstrupp in einem prächtig geschmückten Schiff und unter den vielen aufmunternden Worten der Bewohner Parzibs auf den Weg nach Norden. Es war noch sehr frisch, doch alle auf dem Schiff waren guter Dinge. Einige stimmten sogar ein Lied an. Frau und Kind und Schaffen und Feier, stets das gleiche tun. Jeden Tag dieselbe Leier, was mach ich denn nun? Ich gehe zum Pott, dort heuern sie an für eine Expedition. Es sei noch Platz, so sagen sie dann, gepackt hab ich ja schon. Die Zeit ist da, kommt schnell an Bord, der Wind steht gut, schnell fahren wir fort. Die Ferne lacht, wir rufen, hey! Die Reise beginnt, uns gehört die See, ho! Das Meer ist rau, die Segel gesetzt, Matrosen heilen herbei. Sie schneiden Grimassen und sind entsetzt, es tönt ein lauter Schrei. Ein Ungeheuer, groß wie ein Haus, schlug ein auf unser Gefährt. Wir sprangen von Bord und nahmen Reißaus, das Schiff versank im Meer. Die Zeit ist da, geht schnell von Bord, die Angst treibt uns, schnell schwimmen wir fort. Wo seid ihr nur, ruft alle, hey! Seht hier auch die Insel, dann kommt mit mir, ho! In großer Not, doch voller Glück, erreichten wir hier das Land. Dort lag ein Schatz, was für ein Geschick, vergraben in dem Sand. Doch einsam dachte ich, wie konnte ich nur flüchten unserm Heim. Sie hatten sich und der Liebe schwor, und wir hatten Gold und Stein. Die Zeit ist da, ich sehe ein Boot, uns zu retten aus der Not. Die Heimat lacht, wir rufen, hey! Doch fort ist nun zwar nur eine Idee.